Tick-Tack, ich rotiere wie ein Zeiger, der Sekunden zählt. Nonstop. Tick-Tack, wie ein Roboter, der sich nur durch die Arbeit quält. Nonstop. In meinem Horoskop lass ich ne Horrorshow. Mit meinem Handy sprach ich schon ins Leere. Tick-Tack, dass man seine Träume leben kann, wird für mich wohl nichts werden. Doch dann kamst du, du, out of the blue. Doch dann kamst du, du, out of the blue. Wenn du da bist, bricht der Himmel auf und mein Herz schlägt wie im Dauerlauf. Das ist Wunder, wirklich geht, hab ich nicht mehr. Wenn du mit einem Lachen meinen Tag versüßt, nonstop. Taktik, und du nachts mit mir von sonst wo in die Zukunft fliegst, nonstop. Mein Leben wär im Flow, oh baby please don't go. Will mit dir alle Wünsche teilen. Wahnsinn, dass man Träume leben kann, hab ich bis eben noch bezweifelt. Doch dann kamst du. Mit dir lebe ich meine Träume aus. Mit dir fühle ich, was ich wirklich brauch. Und das bist du.